Am 23. Oktober wird Christoph Strecker 80 Jahre alt. Er ist das, was gemeinhin als streitbarer Jurist bezeichnet wird. Und heute, da er nicht mehr im Dienst als Richter ist, nimmt er noch weniger ein Blatt vor den Mund über die Justiz, sein Metier. Deshalb veröffentlichte er auch vor 2 Jahren das Buch »Justiz von unten«, in dem er seiner Zunft kräftig die Leviten liest. Mein Vater war Maler Siegmund Strecker und meine Mutter war die Tochter eines Malers, der hieß Richard Winkel, der war damals Professor an der Kunstgewerbeschule in Magdeburg. Da lebten meine Großeltern und meine Eltern studierten in Berlin, aber dann bin ich eben zunächst in Magdeburg zur Welt gekommen, dann haben wir kurz in Düsseldorf gelebt, wo mein Vater studiert hat eine Zeit lang. Und dann kam der Krieg und dann ging es los mit den Bomben. Und in Magdeburg musste man immer in den Keller, das kann ich mich noch gut erinnern. Und als das bedrohlich viel wurde, sind wir in den Harz gezogen. Meine Mutter jedenfalls mit uns 3 Kindern, mir und 2 Brüdern, zogen in den Harz nach Wernigerode. Gymnasium war an sich klar, das hieß damals Oberschule. Und nach dem Abi habe ich zunächst meine Tischlerlehre gemacht. Allerdings nur 1 Jahr und nicht 2 Jahre. Und da hatte ich ausgemacht mit dem Meister 2 Jahre und nach dem 1. Jahr kam kein neuer Stift. Da war für mich klar, dann müsste ich ja noch ein 3. Jahr. Und da habe ich ihn zur Rede gestellt, sagte, ja, im 3. Jahr lernen sie doch am meisten. Im Klartext, im 3. Lehrjahr verdient der Meister am Lehrling am meisten. Na kurzum, dann habe ich einfach den Bettel hingeschmissen und habe angefangen zu studieren. Gut, aber dieses 1 Jahr... Tischlerlehre war trotzdem ganz gut, so zum mir klar machen, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, gibt eben gewisse gottgewollte Ordnung und da bist du gelegentlich unten, dann bist du halt unten. Mein Vater war absoluter Kriegsgegner als ehemaliger Soldat. Ich habe zunächst Philologie studiert und als ich dann umsattelte auf Juristerei, da sagte er nur trocken, das ist gut, wir brauchen Leute, die denen oben auf die Finger gucken. Das Jurastudium war eigentlich recht öde und wie ich es hinter mir hatte und mein Examen bestanden hatte, war ich enorm erleichtert und dachte, damit hast du mit der Juristerei abgeschlossen. Damals, da spielte das Thema ziviler Ungehorsam eine Rolle. In Heidelberg waren es die Straßenbahn, sollten die Tarife erhöht werden und die Studenten machten Straßenbahnblockaden und setzten sich die Studenten dann auf die Straßenbahnschienen. Und da kriegte ich einen Anruf von dem Rechtsanwalt, bei dem ich meine Anwaltsstation gemacht habe. Das war der Rechtsanwalt Dr. Ammann. Das war ein sogenannter Linkskatholik. Der verteidigte Kommunisten zusammen mit Heinemann, Posser, später kam Heinrich Hannover dazu. Und der rief mich an, ob ich bei ihm aushelfen könne. Na gut, warum nicht? Und da waren die ersten Sachen, die ich in die Hand kriegte, Einsprüche gegen Strafbefehle, die die Studenten bekamen, weil sie im Jahr 1967 gegen den Schah demonstriert hatten. Es war gefährlich, wenn Studenten geprügelt wurden, von der Polizei war es gefährlich, Anzeige zu erstatten, weil dann wurde sofort gegen sie eine Anzeige erstattet, wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Das war also ein Reflex. Es war dauernd eigentlich Katz und Maus spielen, so ein bisschen zwischen Polizei und Studenten. Und irgendein Prozess war geplatzt. Sie suchten jedenfalls 3 angeblich flüchtige Studenten. Und dann haben die Studenten eine Falle gebaut, sozusagen, haben irgendwie das Gerücht gestreut, die seien im AStA. Und im AStA saßen dann 20, 30, 40, 50 Studenten. Und dann kam an die Polizei und hat die rausgeräumt und verprügelt und eingesperrt. Die grüne Mina und eingesperrt. Die Staatsanwaltschaft beantragte also Haftbefehle gegen vielleicht 1 Dutzend oder so von diesen Leuten oder 20. Und das fand statt dann in Mannheim im Gefängnis. Und der Richter war der Richter Orlett, der später nochmal durch die Presse, wo der als Richter am Landgericht in Heidelberg oder in Mannheim irgendwo Sympathie für irgendeinen Neonazi geäußert hat, was dann auch aktenkundig wurde und durch die Presse ging. Gut, dieser Richter jedenfalls, der saß da also elend und schwitzend und es wurden also Polizisten vernommen, ich als Verteidiger und der Jürgen Laubscher, der später renommierte Rechtsanwalt Laubscher in Heidelberg. Wir beide haben also einen Tag lang die Zeugen einen nach dem anderen aus dem Unter genommen, sodass eigentlich nichts übrig blieb, als dass die Leute da gesessen hatten und verprügelt worden waren. Und ich dachte so, jetzt muss er eigentlich alle rauslassen, dann hat er sie alle eingesperrt. Und ich weiß nicht, ich bin wie im Traum, bin ich nach Hause gefahren und am nächsten Morgen hatte ich also einen richtigen Zusammenbruch. Also ein Weinkrampf. Also jedenfalls, ich war am Boden zerstört und weiß noch, wie ich meiner Frau sagte, also ich habe ein großes Verständnis für Fidel Castro. Der hat sich einen Ballermann gekauft und ist in Sierra Maestra gegangen. Der war Rechtsanwalt gewesen. Diese Prozesse, diese Studentenprozesse, die fanden ja nicht nur in Stuttgart, in Heidelberg und so statt, sondern es, an verschiedenen Orten. Ja, und mehrere Anwälte machten im Grunde das Gleiche, nämlich Material und Argumente suchen. Und da habe ich damals versucht, Kontakt herzustellen. So, heute nennt man sowas Netzwerk. Da weiß ich noch, das war in Tübingen, war das der Rechtsanwalt Bangemann, oder heute in Metzingen saß er, Bangemann, der später dann FDP-Politiker und EU-Kommissar war. Der saß damals in Metzingen, war Anwalt und hatte einen Mandanten halt auch mit dieser Thematik. Dann waren Frankfurt waren es Goldsem und Riemann und Goldsem, da kam dann später der Plotnitz dazu, die Kanzlei gab es. Und dann hier in Stuttgart den Rechtsanwalt Croissant. Und die habe ich alle angeschrieben und entsinne mich noch, dann bin ich mal hier nach Stuttgart zum Croissant gefahren. Der war damals noch die Schickeria-Anwalt in der Königstraße und mit einem eleganten Büro mit Charles-Eames-Sesseln und Bilder und Kunstvereinsszene an der Wand. Und dem widerfuhr dann, nicht gleich, aber im Laufe der Zeit eben, dass er in den Sog sozusagen, in den Sympathiesog reingeraten ist. Das ist wie wenn sie auf ein Wehr zu treiben im Bach oder was weiß ich, und sagen, jetzt muss ich auch raus, sonst geht es da runter. Ich habe selber ganz stark erlebt die Identifizierung mit den Leuten. Erstens mit den Underdogs und zweitens, die Argumente hatten ja immer auch einen Charme. Wenn ich zum Beispiel sage, die hatten so meinetwegen Scheiben eingeschlagen. Ja, was soll das? Das haben sie mir erzählt, ja, gucken Sie. Unsere Ökonomie basiert darauf, dass Gegenstände möglichst bald wieder kaputt gehen, damit man neue herstellen muss. Nicht? Die Autos, alles ist auf Verschleiß gebaut. Durch unsere Aktionen wird ein Glaser in Lohn und Brot gesetzt. Das waren die Argumente der Studenten. Und dann haben sie, und das könnte ich jetzt durchdeklinieren, jedenfalls, das hatte einen großen Charme. Und die wollten dann auch immer, dass ich ihre Argumente vortrage. Ich habe gesagt, nein, meine Rolle als Anwalt ist, prozessual dafür zu sorgen, dass ihr eure Argumente vortragen könnt. Ich, es sind nicht meins, sondern es sind eure Argumente. Ich habe eine gewisse Sympathie dafür, aber die Argumente sind eure. Ich bin euer Prozessbegleiter, der dafür zu sorgen hat, dass ihr im Prozess durch Beweisanträge oder sonst was Gelegenheit kriegt, eure Argumente vorzutragen. Das hat dann zur Folge, für die Studenten war ich ein liberaler Scheißer und für die Richter war ich ein roter Anwalt. Und da habe ich schon gemerkt, das war ein... Es gab auch einen gewissen Sog der Solidarisierung und Identifizierung mit diesen Studenten. Und wenn man dann sah, wie resistent die Justiz gegen Argumente war, da war also für mich durchaus mit meiner Situation damals verbunden so die Einsicht, Manuel, das ist gefährlich sozusagen. Wer weiß, was du da, zu was du dich hinreißen lässt, was du eigentlich gar nicht willst. Und das wäre das Schicksal gewesen, was der Croissant später hatte, ne? Gut. Und meine Alternative war eben, ich habe eben gemerkt, hoppla, maßgeblich ist ja nicht, wer Recht hat, sondern wer unterschreibt. Also, du musst rein in den Laden. Dann habe ich einfach ganz naiv ans Justizministerium geschrieben, mein Zeugnis beigepackt und gefragt, ob sie Richter brauchen können. So, jedenfalls bekam ich einen Termin im Justizministerium und da war der Oberregierungsrat Geis. Zuvor war er wohl persönlicher Referent gewesen. Jedenfalls hing der halt an dem SPD-Justizminister Schieler dran und war für in dessen Ministerzeit Personalreferent für Württemberg. Für Baden war ein anderer. Und ich fragte den, ja, nehmen Sie auch Apo-Anwälte? Und er lachte so ein bisschen, ja, wäre noch schöner, wenn nicht. Und dann sind wir halt ins Gespräch gekommen und kurzum, ich habe... Dann ein halbes Jahr, wenige Monate später, hier in Stuttgart als Richter anfangen können. Nun war mir klar, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und so habe ich eben kein Problem damit gehabt, zunächst mal in der Justiz halt mich als Lehrling zu fühlen. Wegen jedem Kram habe ich halt irgendwelche Kollegen gefragt, wie geht das, wie geht das. Man muss das ja irgendwo lernen. Ein Problem hätte ich gehabt, wenn sozusagen, wenn substanzielle Auseinandersetzungen gegeben hätte. Aber wo man ein Komma setzt oder nicht und wie eine Akte angelegt wird, da muss man nicht drum streiten. Und gut, habe ich dann zunächst in der Zivilkammer ein Jahr. Ja, war ich halt der Jüngste in der Zivilkammer, da am Vorsitzenden, richtig schön konservativer, staatstragender Mensch, der zeigte mir so eine Fieberkurve irgendwo an der Wand, aus einer Tabelle, wo die Erledigungen und Eingänge der Kammer immer eingetragen waren und zu seinem Grundwortschatz gehörte, das wird oben gern gesehen. Ne? Gut, aber das habe ich irgendwie wohl ausgehalten und habe also das Handwerkszeug gelernt und dann war ich 2 Jahre Straf- und Verkehrsstrafrichter und dann irgendwann habe ich meine Planstelle gekriegt und mir war von Anfang an klar, dass ich also, dass für mich ein Kollegialgericht nichts wäre. Das war eine Horrorvorstellung von mir, in einer substanziellen Sache überstimmt zu werden, um mich nicht wehren zu können. Also meinetwegen sitzen als Gewalt. Da hätte ich ein Problem gehabt. Ich war ein Jahr Assessor in der Kammer und dann später, 10 Jahre später, war ich fürs Übliche mal ans Oberlandesgericht abgeordnet. Da war ich ein halbes Jahr halt in einem Senat beim Oberlandesgericht. Da sind mir auch Kampfabstimmungen erspart geblieben. Und danach wusste ich, da will ich nicht hin. Und dann war ich halt im Übrigen von den 32 Jahren, weil es ja 30 und ein halbes Jahr, war ich eben Einzelrichter. Es ergab sich so in der Kantine einfach, stößt man gelegentlich so bei Gesprächen auf Leute, mit denen man einer Meinung ist. Das ging damals zum Beispiel los. Ein konkreter Anlass, weiß ich noch, da wurde hier der Rechtsanwalt Jörg Lang dann verhaftet und dann wieder springen gelassen. Und gegen den wurden Verfahren eröffnet wegen Unterstützung der RAF, der Bader-Meinhofs-Leute damals. Das war, als der... Wir sprachen ja schon davon, von dem Problem, dass man im Sog der Sympathie oder Solidarisierung mit damals den Studenten, später halt waren es die Bader-Meinhofs-Leute, schon auch sich in Gefahr bringen kann. Und in so Gesprächen über diese Dinge jedenfalls hat sich irgendwo, hat man gemerkt, auch da gibt es ja in der Kantine, gibt es ja noch andere, die gleicher Meinung sind. Und da hat sich da so ein Grüppchen gebildet, das haben wir dann den Klüngel genannt. Das gibt es heute noch, wir nennen es heute noch den Klüngel. Aber da gab es also vom Landgericht, vom Verwaltungsgericht, von verschiedenen Gerichten so eine Handvoll Leute. Und damals war ein aktuelles Thema die Berufsverbote, die man nicht so nennen durfte, mit denen wir uns dann beschäftigt haben. Und da war jetzt ganz wichtig, da war der im Grunde so der Katalysator für diese Meinung war Klaus Beer. Das war ein Richter damals am Landgericht, der war aus Ulm gekommen. Der war zuvor schon in Ulm Richter gewesen, war in Ulm im Gemeinderat gewesen, der war nun wirklich politisch. Der war sehr befreundet mit der Familie Scholl aus Ulm, aus der Familie Scholl, Sophie und Hans Scholl sind ja ein Begriff und deren Eltern und deren Schwester Elisabeth, die kannte er gut, privat halt. Und gut, der war nun wirklich politisch und hatte also in Atom, Anti-Atom und so, überall tummelte der sich eigentlich. Und der war dann hier als Richter nach Stuttgart gekommen und der war schon ein bisschen so der Kern von dieser Geschichte. In Bad Boll war damals, die Evangelische Akademie hier um die Ecke, die war damals politisch sehr aktiv. Da gab es eine Tradition von Juristentagungen. Jeden Herbst war dann eine Juristentagung. Und das war auch so Gelegenheiten, wo dann sich Gleichgesinnte getroffen haben und wir uns als Minderheit in die Meinungsbildung eingemischt haben. In der 70er war eine Serie von Tagungen über Justiz und Nationalsozialismus. Und da war auch wieder der entscheidende Impulsgeber, war der schon erwähnte Klaus Beer, der hat gesagt, ja, gut, ja, was müssen wir denn jetzt machen? Wie muss denn eine Justiz beschaffen, die nicht einfach da auf jeden Schenkeldruck der Macht reagiert, nicht, sondern die irgendwo jetzt wirklich den Rechtsstaat verteidigt und die Bürgerrechte verteidigt, wenn der Staat sich an ihn vergreift? Nicht? Nie wieder ist ja zunächst mal gar nichts. Nicht? Nie wieder, kann man auch sagen, nie wieder Regen. Und daraus entstand dann eine Diskussion irgendwie, dass man sich eigentlich in größeren Gruppierungen irgendwo austauschen müsse. Und da gab es also einen strukturellen Rahmen, das war die Gewerkschaft ÖTV, da gab es eine Richtergruppe drin, da waren aber nur wenige von uns drin und die ÖTV hatte auch keine basisdemokratische Struktur, sondern konnten sie, wenn einer aus Stuttgart, einer aus Frankfurt treffen wollte, dann mussten die beide Delegierte sein von irgendetwas, ne? Aber nicht einfach so. Und dann kam jedenfalls der Klaus zusammen mit einem aus Frankfurt, das war Hartmut Bäumer, kam auf die Idee, mal so ein Treffen zu machen. Da hat es einige Zeit vorher mal den sozialistischen Ratschlag gegeben, den großen sozialistischen Ratschlag in Offenbach, glaube ich, oder so. Und jedenfalls kam dann die Idee, das war wieder Klaus Bär, einen Richterratschlag ins Leben zu veranstalten. Und dann, der Hartmut Bäumer saß in Frankfurt, Klaus Bär in Stuttgart. Wo haben wir was zwischen Frankfurt und Stuttgart? Und dann hatte ich in meiner Heidelberger Zeit im Odenwald in Heiligkreuz-Steinach gewohnt, wo meine Frau Lehrerin war. Ein kleines Dorf mit mehreren guten Gasthäusern. Da haben wir gesagt, gehen wir. Dann sind wir in Roten Löwen und dann haben wir uns im Sommer 80 zum ersten Mal getroffen, zum Richterratschlag. Dann war im Jahre 81, war in Nürnberg diese Verhaftungsaktion, wo sie junge Leute einsperrten, die gegen die Schließung dieses Jugendzentrums protestiert hatten. Wo also an einem Nachmittag 100 und ungrad Haftbefehle ausgestellt wurden. Also sämtliche Sicherungen der Justiz durchgeknallt waren. Damals war immer auch streitig, das war sehr in der Diskussion, die Frage, ob und wie weit Richter eigentlich befugt seien, einander zu kritisieren. Es gehörte sich nicht, man konnte zwar abstrakt in Fachzeitschriften Meinungen äußern, aber dass irgendein Richter sich über einen Prozess eines anderen Richters äußerte oder gar kritisierte, das gehörte sich einfach nicht. Und dann haben wir halt gesagt, jetzt machen wir eine Prozessbeobachtung. Und wenn am Schluss dann der Prozess zu Ende ist, dann bringen wir ein Roro, irgendein Büchle raus, wo alle Details des Prozesses drin stehen. Und dann kann man sicher kritisieren, dann kann keiner sagen, ihr kennt ja den Fall nicht. Und dann ist jeden Tag, an dem in Nürnberg Prozess war, einer von uns hin. Ich sehe mich noch, ich war mal da. Annelie Marquardt aus Frankfurt war da, Immel Storsberg aus Ulm war da. Das Verfahren wurde irgendwann eingestellt. Welche Rolle es gespielt hat, dass wir da auch beobachteten, weiß ich nicht. Jedenfalls ging es durch die Presse und hat uns Leute zugetrieben. Ich weiß noch kurz darauf, nachdem das durch die Presse ging, war ich in Arnoldshain im Taunus auf einer, das ist auch so eine evangelische Akademie, auf einer Tagung mit mehreren hier von Stuttgart, Klaus war gleich, ich weiß nicht mehr, also jedenfalls waren wir einige Stuttgarter da und da sind sie auf uns zugekommen wegen dieser Prozessbeobachtung. Die hatten uns nur im Fernsehen gesehen und das hat dem Richterratschlag Leute zugetrieben und hat insgesamt, sagen wir mal, so diese linke, kritische Seite in der Justiz uns jedenfalls gestärkt. Dieser Richterratschlag, das war jetzt ja eine informelle Gruppierung und da entstand schon immer wieder auch das Bedürfnis, irgendwie das ein bisschen zu verfestigen. Ich erinnere mich noch, wir haben dann Kontakte in andere Länder gekriegt, zum Teil privat, zunächst privat und dann irgendwie hat man eben Gewerkschafter plötzlich getroffen und so. Die Italiener haben uns immer erzählt, ihr braucht eine Zeitschrift. Und dann haben wir also im Richterratschlag diskutiert und daraus ist dann entstanden diese Zeitschrift, eine eigene Zeitschrift als Organ des Richterratschlags, wo wir lange über den Titel diskutiert haben. Es gab also alle möglichen flammenden Bezeichnungen, welche wollten anknüpfen an den Republikanischen Richterbund aus der Weimarer Zeit. Und meine Frau, Lehrerin, die hatte eine Zeitschrift betrifft Erziehung, ganz unprätentiös. Und meine Meinung war und ist noch immer, entweder wir sind gut, dann ist auch ein bescheidener Titel wirksam, oder wir sind schlecht, dann ist ein anspruchsvoller Titel peinlich. Und dann sind wir bei betrifft Justiz gelandet. Und es gibt uns, wir haben jetzt 30 Jahre beieinander, wir haben die also 1985 gegründet. Zunächst haben wir also ein Jahr lang so Vorarbeiten gemacht, dann haben wir also festgestellt, gut, wir brauchen ungefähr 20.000 Deutschmark, das war damals im Jahr 84. Ja. Und ich erinnere mich noch, wie dann der Richterratschlag in Rummelsburg bei Nürnberg den Beschluss fasste, wir gründen die Zeitschrift. Da bin ich rum, ich hatte so eine komische chinesische Schirmmütze, mit der bin ich rum und hatte am Schluss 16.000 Mark in Form von Schecks und Geldscheinen. Und dann gesagt, gut, das können wir machen. Ne? Und dann haben wir die Zeitschrift ins Leben gerufen und die hat es halt gegeben und die gibt es noch. Und da gab es nun auch in dem Umfeld Richterratschlag, da ist ja daraus entstanden so eine Bewegung Richter und Richterinnen und Staatsanwälte für den Frieden. Und einige haben da sehr aktiv und intensiv also agiert. Und dann gab es die Diskussion, sollen wir in Mutlangen auch eine Blockade machen. Ich war dagegen, weil ich meinte, ach, unser Instrument ist nicht der Hintern, mit dem wir uns finden, sondern der Kopf. Aber andere waren dafür und als die das dann machten, dann habe ich schon es solidarisch begleitet, sagen wir mal. Also ein Freund aus Hamburg hat bei mir in Stuttgart übernachtet, ich habe den dann hingefahren, habe auch mit, ach weiß nicht, hatte eine Thermosflasche mit Kaffee dabei, also habe irgendwo Logistik geboten, also habe mich solidarisch verhalten, aber eigentlich vor dem Hintergrund, dass ich die Aktion nicht so toll fand. Ich dachte, das ist nicht angemessen, aber man muss ja nicht immer recht haben. Einige Zeit drauf bin ich dann in Spanien drauf angesprochen worden. Alter, die Richter, die haben es denen ja gezeigt. Und das hat mich dann überzeugt, dass die Aktion wohl doch richtig war. Ihm ist nicht bang, wenn er Nestbeschmutzer genannt wird. Vielmehr findet er Gefallen an dieser Rolle. Christoph Strecker, der streitbare Jurist, der 80 Jahre alt wird. Für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten hat ihn Ingo Zander getroffen. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.